Der Neubau der Wirttechnischen Fakultät wird mit einbezogen in den großen Raum, auf dem sich die neue Hochschule des Dritten Reiches in Berlin erheben wird. Damit wird die heutige Grundsteinlegung der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät nach dem Willen des Führers eine geschichtliche Wende für die Entwicklung des gesamten deutschen Hochschulwesens bedeuten. Es ist noch nicht an der Zeit, von Einzelheiten zu sprechen. So viel aber kann ich heute doch sagen. Wenn wir aus Gründen der Zweckmäßigkeit eine Reihe von Wissenschaften, die bisher an Universität und Technische Hochschule gesondert auftraten, zusammenlegen in gemeinsame Lehrstühle und gemeinsame Institute für Universität und Hochschule. Wenn wir damit Kräfte und Mittel gewinnen und zugleich das Leistungsniveau dieser Einrichtungen heben, dann ist auch dies ein Schritt auf dem Wege zum letzten Ziel. Und nun ein anderes. Die Studenten beider Hochschulen werden in Zukunft denselben Sportplatz haben und damit jene gemeinsame Erziehung zum körperlichen Einsatz, einzeln und in der Mannschaft, ohne den heute keine Erziehung in Deutschland mehr denkbar ist. Die Studenten der Reichsuniversität Berlin werden den herrlichsten Sportplatz der Welt haben, das Reichssportfeld.